Petroleumlampe? Dort. Ah, ja. Das Zimmer sieht wüst aus. Seit Tagen ist nichts gemacht. Wirr mit verzottelten Haaren hockt die Frau am Fenster. Stuff schmeißt einen Haufen Gelumpe aus einer Sofaecke, um sich zu setzen. Ach, Frau Tresor, haben Sie eigentlich noch Geld? Weiß nicht. Doch. Ja. Wie viel? Vielleicht noch 100 Mark. Und was soll werden, wenn die alle sind? Weiß ich. Es wird sich schon was finden. Geschrieben hat er also nicht. Der schreibt nicht. Er will vielleicht erst was haben, dass er Geld schicken kann. Der schickt kein Geld. Der holt sich lieber was. Also hören Sie zu, Frau Tredop. Ich habe mir in Stolpe eine Drei-Zimmer-Wohnung gemietet. Ja, mit Gas, elektrisch, Bad und allem. Zwei Zimmer sind schon eingerichtet. Ihre paar Sachen holt morgen der Möbelfritze. Ich gehe nicht fort von hier. Ihre Kinder, die nehme ich jetzt gleich mit. In der Schule habe ich sie heute Nachmittag schon abgemeldet. Wenn Sie wollen, führen Sie mir den Haushalt. Wenn Sie nicht wollen, dann bleiben Sie eben hier. Aber die Sachen, die kommen weg. Ich bleibe hier. Hans, Grete, aufstehen. Kommt. Wir fahren nach Stolpe. Ja, wir gehen fort von hier. Los, beeilt euch mit dem Anziehen, ihr beiden. So ein gottverfluchtes Schwein. Meinen Sie denn, was er das wert ist? Also los, Frau Tredop, Mantel an und Hut auf. Ich denke gar nicht dran, Sie hier zu lassen. Kommt, Kinder, in 5 Minuten ist Abmarsch. Weitergehen! Den Bahnsteig räumen! Folgen Sie den Anordnungen der Polizei! Morgen, Herr Oberst. Morgen, Herr Bürgermeister. Der bin ich zwar nicht mehr, aber der Rummel interessiert mich doch noch. Was ist denn nun wieder los? Seien Sie froh, dass Sie fortgehen. Die Bauern hier wollen wieder demonstrieren. Die Regierung hat die Demonstration verboten. Wir sorgen für Empfang und Abtransport der Bauern. Aha. Na, entschuldigen Sie. Guten Morgen. Morgen. Und gute Reise. Ja, danke. Wussten Sie das? Ich hab's gewusst. Aber ich dachte, wenn Sie es erfahren, dann bleiben Sie da. Alle machen es wieder falsch. Alle. Wieder mit den falschen Gründen. Nichts in der Sache. Immer aus irgendwelchen mickrigen Interessen. Sie müssen einsteigen. Naja. In Breda wird es besser. Wird es besser? Natürlich wird es besser, Steinchen. Ich habe hier eine Masse gelernt. Das nächste Mal mache ich es anders. Wie? Anders? Überhaupt anders. Ich denke anders. Ich sehe alles anders. Sie werden es erleben, Stein. Soweit ich klar sehe, hole ich Sie nach. Das wäre schön. Dort sehen Sie ihn. Stuff! Stuff. Der ist natürlich nicht meinetwegen gekommen. Der lauert nur darauf, dass der erste Gummiknüppel gezückt wird. Wissen Sie, woran ich eben gedacht habe? Na? Vor einem halben Jahr waren alle so wütend auf Stuff, weil er einen kleinen Zirkus verrissen hatte. Die Vorstellung war Mist gewesen. Aber nicht deswegen hat Stuff sie verrissen, sondern weil der Zirkusdirektor nicht in der Chronik inseriert hatte. Ja. Ja, das ist es. Das ist genau die Sache. Und ich habe auch mitgemacht im Zirkus Monte. Und bin genauso gewesen wie die anderen. Nicht genauso, Bürgermeister. Nicht genauso. Jetzt müssen Sie aber fix einsteigen. Doch. Genau so. Aber in Breda wird alles anders? Hoffen wir. Ich hoffe schon.